Studiozeit im Deutschlandfunk. Rap und Hip-Hop sind im Ursprung schwarze Musik und haben ihre Heimat in der Bronx oder anderen Ghettos in New York. Soweit so gut. Seit einigen Jahren entwickelt sich aber auch in Deutschland eine Rap- und Hip-Hop-Szene mit jungen Musikern. Rainer Blome zeigt in der folgenden Sendung einige aktuelle Beispiele. Du müsstest zuerst ihre Sprache lernen, wenn du all das, was du vorhast, wirklich machen willst. Heimat. Heimat. Heimat. Heimat. Heimat. Heimat. Ihr bezeichnet sie mit einem Fremdwort, das einordnet, katalogisiert, abqualifiziert, kategorisiert, auf Distanz schiebt. Möglichst weit, ihr ekelt euch mit der Abscheu des Lügners beim Anblick der Wahrheit. Das verstehe ich aber nicht. Kein Geld, keine Wohnung, betteln müssen sie, denn sie leben auf der Straße und Arbeit kriegen sie nie. Wir können sie nicht bleiben, zurück können sie auch nicht, sie sind bloß ohne Heimat und wehrlos. Heimat. Heimat. Das verstehe ich aber nicht. Menschen, wenn so nur mal auf Papier ein Kreuz, ein Haken, bestimmt was passiert. Paragraphen und Gesetze, Formular 1b. Ist das denn wirklich so schwer zu verstehen? Asylanten sind doch Menschen, sie leben wie ich und du. Vier Waffen und dergleichen hat die Regierung Geld. Doch viele müssen hungern wie das Volk der dritten Welt. Lern auch erstmal du, ein Ausländer zu sein. Verachtet und verspottet, wird behandelt wie ein Schwein. Ums Asylrecht musst du kämpfen, im Ungewissen stehen. Hast du das mal durchgemacht, wirst du die Welt ganz anders sehen. Wer zu Lummern auf Papier, ein Kreuz, ein Haken, bestimmt was passiert. Paragraphen und Gesetze, Formular 1b. Hier sind eure Parkkarten. Passt auf, dass ihr die nicht verliert. Eingefärbt, wie Tiere nichts kapieren, woher nehmt ihr euch das Recht, Menschen zu kategorisieren, wie Kriminelle sowie Abschaum oder wie minderwertig. Menschen zweiter Klasse, so werden sie abgefertigt. Menschen, die keine Menschen sind, sondern Wesen zweiter Wahl. Eingepackt in Tüten, Stempel drauf, asozial. Überall in Deutschland machen sich derzeit Musiktalente, durchweg zwischen 15 und 20 Jahre jung, daran, den jüngsten Zweig afroamerikanischer Popmusik, nämlich den Hip-Hop, in den Griff zu bekommen, sich ihn anzueignen und in einen eigenen, nämlich deutschen Kontext zu stellen. Wie zum Beispiel die Fresh Family, die wir gerade mit Heimat hörten. Noch agieren sie im Underground, vom hiesigen Musikbusiness nahezu unbeachtet, und bringen ihre eigenen Themen und Probleme mit Hip-Hop und Rap auf den Punkt. Doch das Bewusstsein für deutschen Hip-Hop wird immer stärker. Zwei Gruppen haben mittlerweile einen Vertrag bei großen Plattenfirmen, und was die Live-Szene angeht, so mag der große deutsche Hip-Hop-Jam, der am vorletzten Wochenende vor mehr als 6000 Besuchern in Frankfurt über die Bühne ging, ein Indiz für das zunehmende Interesse sein. Doch deutscher Hip-Hop oder Hip-Hop in Deutsch, geht denn das überhaupt? Und greifen die Freunde dieser Musik nicht lieber zu den Originalen aus den USA, als Platten mit deutschen Hip-Hop-Gruppen zu kaufen? Die Frage geht an Michael Reinbooth in München, der vor ein paar Monaten die erste CD-Compilation mit 15 Hip-Hop-Bands aus Deutschland zusammengestellt hat und der so etwas wie der Guru der hiesigen Hip-Hop- und Rap-Szene ist. Generell mal, wenn ich Rock-Fan bin oder Pop-Fan oder Soul-Fan, dann kaufe ich mir auch amerikanische Platten und würde ich mir nicht unbedingt deutsche Platten kaufen oder selten. In seltenen Fällen würde ich da irgendwie eine deutsche Band irgendwie erwägen. Und ich glaube auch, die deutschen Hip-Hop Rockbands oder Hip-Hop-Fans kaufen natürlich amerikanische Produkte und sind natürlich dementsprechend zu 99,9% von amerikanischem Hip-Hop beeinflusst. Und insofern würde ich sagen, ist das Bewusstsein da, dass es, sagen wir mal so, den amerikanischen Hip-Hop gibt und dass der amerikanische Hip-Hop eine große Funktion in der amerikanischen Gesellschaft hat und das aber auch in der deutschen Gesellschaft haben könnte, aber eben mit ganz anderen Inhalten, nämlich mit, würde ich mal sagen, deutschen Inhalten, deutschen Texten. Etwas differenzierter sieht das Michael Rick alias Future Rock von der Kölner Gruppe LSD. Für ihn stimmt die Fragestellung schon im Ansatz nicht. Das ist vom Standpunkt her überhaupt nicht möglich, weil Rap in Amerika ist da. Ja. Und ich meine, ich kann mich jetzt zurückbeamen, 20 Jahre geistig, und dann könnte ich das vielleicht neu erfinden hier. Aber es geht einfach nicht, es sind die Platten da, es ist alle Überlegungen, ich kenne die meisten Platten und ich kann nicht hingehen und sagen, ich mache jetzt was total anderes. Also deswegen ist auch der Begriff deutscher Hip-Hop eigentlich total falsch, weil das gibt's nicht. Und wenn es überhaupt gibt, dann gab es vor 10 Jahren, dann war es die Neue Deutsche Welle, das ist vielleicht deutscher Hip-Hop. Aber man muss immer differenzieren zwischen deutschem Hip-Hop und Hip-Hop aus Deutschland oder Hip-Hop mit deutscher Sprache. Da muss man wirklich differenzieren. Man kann Hip-Hop machen mit solchen deutschen Bezügen, mit dem Umfeld, das kann man einbauen. Ich sehe den Begriff deutschen Hip-Hop als falsch, weil dann würde ich sagen Hip-Hop von Leuten aus Deutschland oder Hip-Hop aus Deutschland. Das ist der Unterschied, was ich sehe, weil das mit dem deutschen Hip-Hop, das ist Quatsch, also das ist vom Ansatz schon falsch. Und das ist auch, was viele Journalisten dann eben falsch sehen, weil es gibt auch das wirklich nicht. Aber man kann immer, also ich denke mir, wie soll ich das jetzt sagen? Also bei mir ist das ja so, ich mag Hip-Hop-Musik, ich komme aus Deutschland. Es ist nicht meine Schuld, dass ich aus Deutschland komme, aber deswegen kann mir keiner verbieten, Hip-Hop zu machen oder Rap-Musik. Mhm. Weil das ist das, was ich machen will und deswegen mache ich es. Zusammen mit seinem Bruder Detlef hat Michael Rick die Gruppe LSD bereits vor etwas über 3 Jahren gegründet. Sie ist, obwohl die Musiker auch erst um die 20 sind, damit Deutschlands älteste Hip-Hop-Formation. Wie hat sich die Szene eigentlich hier entwickelt? War LSD am Anfang Teil einer Szene? Wie sahen diese Anfänge überhaupt aus? Mit der Szene selber hatten wir am Anfang nicht so viel zu tun. Es gab so Underground-Szenen, also dass man so Jams, wir waren auch so auf so ein paar Jams. Damals war so 88 im Ruhrgebiet noch recht viel und so. Und das ist heute auch nicht mehr. Also es gab eben, das war also wirklich Underground damals noch. Ich meine, das ist heute wahrscheinlich immer noch so, wenn man das wahrscheinlich in 5 Jahren betrachtet, dann wird man sagen, 92 war immer noch Underground. Aber ich wollte schon immer eine Platte machen und irgendwann hatte ich mir das Gavin Sampler zusammen und dann habe ich was zusammengebastelt. Und wir haben eben ein Label gefunden, das es gemacht hat. Mhm. Also ich muss sagen, wir hatten mit der Szene damals noch nicht so viel zu tun. Da bin ich heute eigentlich noch mehr integriert als früher. Ja. Was uns interessiert hat oder mich, ist eben diese Form, wie man das macht, mit Plattenspieler und so, oder? Aber in erster Linie immer die Musik. Ja. Also der Rap vielleicht damals nur vom Klang. Also ich bin erst seit so 1-2 Jahren beschäftigt mich mehr mit Rap selber. Naja, also ich und mein Bruder haben angefangen, damals eben Musik zu machen. Und ja, irgendwann haben wir dann eben den Rapper und den anderen DJ getroffen. Und das war eben die Zeit, wo ich eben so weit war, dass ich das machen konnte. Also ich wollte das eigentlich schon viel früher machen, so 85, so hatte ich das schon im Kopf. Aber damals war das wohl noch Utopie. Damals hatte ich die technischen Geräte nicht die Erfahrung. Ich meine, da hätte man irgendwas machen können, aber das wäre natürlich irgendwie nur Schrott gewesen. LSD gilt als Formation, die besonders stark Einflüssen aus den USA unterliegt. Doch sie machen das ganz bewusst, denn Future Rock hat ähnlich wie viele US-amerikanische Producer und Cutmaster eine leidenschaftliche Akribie für erlesene und seltene Samples entwickelt. Und die meisten der LSD-Texte sind außerdem amerikanisch. Was interessiert thematisch in den Rap-Texten? Das ist unterschiedlich. Also ich denke mir, kann man natürlich was über die Realität machen, aber dann sollte man nur wirklich Sachen machen, die dann wirklich interessieren und wovon man Ahnung hat. Ich meine, man kann so generelle Statements einbauen. Also ich denke, bei mir denke ich schon viel nach. Also ich bin im Moment in einer Zeit so, wo ich viel über die Gesellschaft an sich nachdenke. Also wenn ich durch die Straße gehe und alle Leute kaufen nur Sachen ein und so. Und das will ich machen. Also und B, einfach gibt es natürlich einfach so Sachen, dass man was Abgedrehtes macht, sondern wie zum Beispiel was irgendwelche Wortspiele nur oder sowas. Also was ich auch machen will, also ich will demnächst, wenn alles klappt, habe ich schon seit Längerem vor, eine Solo-LP machen. Und zwar will ich da amerikanische Rapper drauf featuren. Und dann ist natürlich so, dann will ich das so machen, das Ding heißt Future Rock and the Masters of Cheatology. Und dann ist das natürlich praktisch, wo ich die Musik mache und mit den Rappern. Ich habe da mit den einigen Leuten mit geredet und so. Und dann ist es natürlich mehr so ein Ding, dass man mehr über die Realität in Amerika spricht, weil es natürlich indirekt nur meine Platte ist, sondern allerdings ist man kann das dann praktisch so als Arbeit über Rap sehen, weil es soll eine Platte sein, die zurück zu den Wurzeln geht vom Rap. Und hier ist eine der wenigen LSD-Stücke mit deutschem Text. Ja, bitte. You got it. Ladies and gentlemen, live from the cellar door. LSD. LSD. LSD. LSD. Die Kraft der dritten Schiene. Mit Routine lösen wir aus eine Lawine. Von globaler Ovation für unsere neueste Publikation. Triumphal mit neuem Rhythmusarsenal. Reime universal und radikal. Unser Stil ist definitiv progressiv, denn es gab bis dato kein solches Accompagnato. Wie Phönix aus der Asche, komm unser Triumph, denn unser Blick ist verschärft und nicht dumm, irrational ist unsere Phonetik und der Erfolg, von der Weg steht sich. Vini, Vini, Vinci heißt die Philosophie. Hier kommt der Track zur Toxikomanie. LSD, Bilder sogar noch plagiat. Trinär bereit für ein neues Attentat. Auf die Sinne und Verstände, wo bitte man, erhebt eure Hände. Wir bringen durch die Taktik der Didaktik, die Politik der Republik in Kritik. Ideell und rationell, generell und informell. Kriminell wie ein Rebell, verlaute ich mein neues Libell. Das leichte Jazz-Feeling, wie hier gerade gehört, ist ein Kennzeichen von LSD neben den ausgetüftelten Samples. Während der einheimische Hip-Hop hierzulande noch ein recht stiefmütterliches Dasein fristet, präsentiert sich bei unserem Nachbarn Frankreich schon eine ausgewachsene Rapper-Szene mit französischen Inhalten. Und das sogar mit staatlicher Unterstützung. Kultusminister Jacques Lang steckte letztes Jahr zwar nicht viel, aber immerhin 3 Millionen Francs in die französische Hip-Hop-Szene und finanzierte Übungsstudios und Live-Auftritte. Das ist das, wovon wir alle träumen hier in Deutschland. Aber das wird wohl so schnell hier nicht möglich sein. Weil es eben die Grundvoraussetzung irgendwie. Also Rap in Frankreich hat einen anderen Status, weil es gibt da auch mehr Ausländer. Der Ausländeranteil ist höher, ja. In Paris oder so, da gibt es wirkliche Ghettos. Das ist ja die Sache. Deswegen denke ich mir, die sehen auch Rap als irgendwie als einen Ausweg aus dieser sozialen Krise. Und deswegen geben die das Geld auch. Weil sie wissen, dass wenn sie die Leute was anderes machen lassen, dass sie die Kriminalität irgendwie wegkriegen. Ja. Aber in Deutschland ist es so, diese Kriminalität gibt es hier noch gar nicht so. Und da sieht man auch keinen Ausweg, indem man irgendwie Rap fördert. Und deswegen wird das hier so schnell keiner machen. Zurück zu Michael Reinbold. Crowds with Attitude heißt der von ihm ausschließlich mit deutschen Gruppen zusammengestellte Hip-Hop-Sampler. Nur die Hälfte der 15 darauf vertretenen Gruppen allerdings rappen in Deutsch. Wäre das aber nicht ein Muss, um so etwas wie eine eigenständige Hip-Hop-Interpretation zu machen? Um eine kulturelle Eigenständigkeit irgendwann mal zu erlangen, mit einem amerikanischen Musikstil, weil Rock und Pop ist ja auch keine deutsche Erfindung, da redet aber heute auch keiner, da macht heute keiner einen Vorwurf. Das sind die Stile, die aufgegriffen werden können. Und da finde ich, wenn man das in Deutschland macht, dann sollte man sich, um auch verständlich zu sein, der deutschen Sprache bedienen. Das finde ich völlig gut und korrekt und das finde ich auch äußerst angebracht. Ist die deutsche Sprache eigentlich für den Rap geeignet? Im Rock wird das ja häufig als Manko angesehen. Wenn man Hip-Hop so in Relation zu den Toten Hosen und den Ärzten sieht, so Hip-Hop als den neuen Rock, dann würde ich sagen, dann müssen es deutsche Texte sein. Zum anderen glaube ich aber auch, dass deutsche Texte, natürlich, weil sie einfach besser verstanden werden, weil sie nur so und so viel Prozent Englisch sprechen, eine gute Chance haben. Zum anderen aber glaube ich auch, dass sich die deutsche Sprache sehr gut eignet für deutsche Rap-Texte, weil sie kantig, hart ist und ja, vielleicht ein Beispiel dazu. Digital Underground waren mal auf einer Deutschland-Tournee und haben gefragt, also standen auf der Bühne, haben Konzerte gegeben und fragten, sie würden tierisch gerne mal hören, wie es klingt, wenn ein Deutscher rappt und ob es denn in Deutschland Rap-Gruppen gibt, weil das würde doch unheimlich interessant sein, weil die deutsche Sprache eben sich vom Gehör der Amerikaner oder eben von Digital Underground sich absolut super eignen müsste zum Rappen. Und daraufhin kam dann so ein, der Udo Lobmeier heißt der Rapper, der kam dann auf der Bühne. Das ist von der Münchner Gruppe Mentally Black Alliance. Und der Udo Lobmeier ist also auf die Bühne und hat dann vor Digital Underground in dem Publikum gerappt. Und er hat einen Battle, sogenannten Battle Rap mit dem Shock G von Digital Underground gemacht und hat also wirklich den in Grund und Boden gerappt. Shock G war völlig platt und völlig begeistert von diesem und hat ihm gesagt, er soll sich unbedingt, wenn er in Kalifornien ist, melden und sie wollten gerne ein Stück mit ihm zusammen auf Platte aufnehmen, wo er einen in Deutsch rappt und der andere in Englisch, also Digital Underground in Englisch oder amerikanisch und er in Deutsch und ich weiß nicht, ob es noch zu dieser Platte kommt, ob das Angebot noch steht von Digital Underground. Auf jeden Fall war es ein total tolles Ereignis, auch für alle Beteiligten, für den Udo Lobmeier sowieso von der Gruppe Mentally Black Alliance und ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel, das zeigt, dass deutscher Hip-Hop durchaus, was heißt eigenständig, aber durchaus einen Beitrag leisten kann im weltweiten Hip-Hop-Geschehen. Oh yeah, this is something from the King of Pimps, Sarah Holmes. I'm the King of Pimps with a limp. You can sink and shrink while I just lay. Feelings is the one so they become one poet to do what I've just done. I spend more time fucking than a mama sleeping. Girls stay in my house cause I need you for keeping. My bed warm when I perform. Out on stage for poetry in the house. From the I hate girls in large amount. 1 or 2 minutes too much so I can count. Many of them have to spread their legs. No bro, I'm getting sex and all your bitches back. So I smell pussy, but where is she? Girl, come closer, come with me to my house where you can undress. I want large titties and nothing less. Not for better, for worse, and I don't tend to marry. I'd rather fucking never touch again, cause I'm a man, any man for all of my hoes. Neither cause I'm handsome, nor cause I'm no robot, cause I fuck long and stronger than some. And the others ain't as nice, being a weighted one, the only one that will win any girl's heart, cause I'm the king of pimps. Can't get the job done. Time job to me to see where this or that motherfucker bitch can be. Hey, where have you been? Don't you even know that the king of pimps is the R.O. So wherever you are, no time to get loose, and I'ma show you who really got the juice. Pimp the definition for my profession. You can either come solo, bring a friend to the session. One can't suck, the other gets fucked in the butt. Till she sees what's up, she will moan under pleasure, and later she grin cause she gets fucked by the king of pimps. Now you're watching how I fuck your daughter and your wife. While you better in the recorder, it's an NDA tape. I get fucked, I don't rape. And then you ask to fries me with the shit. Yep, you got it, but you don't need yours. I got my own shit, so it's your time to pause. Bitch, safety applause, cause when I kick you out of my house, you come in begging or die. So now you know what Lobo can do. Cause there's a slight difference if I say fuck you, I do. So now I need something to drink. Peace, I'm out of here. The king of pimps. Yeah. Enough respect to K. Shill and PJ, the producers. Enough respect to Dave P, X-My, Manuel Boquick, Pass, DJ Dex, the Supreme Cool Kid. Enough respect to DJ Funky Bob from Viewpoint Productions, NKJ, and Mary for photographing. We recorded this at the Pollen Studios. I'm Lobo. Peace, and be out of here. See ya, and I don't wanna be ya. Das war die Münchner Rap-Formation Mentally Black Alliance, deren Rapper mit Digital Underground auf der Bühne gestanden hat. Auch dieses Stück ist von der deutschen Hip-Hop-Compilation Crowds with Attitude. Leider in Englisch und leider mit einem Text, der sich doch sehr an die Gangster- und Bitch-Rapper in den USA anlehnt. King of Pimps, König der Zuhälter. Die Gruppen, die in diesem Beitrag per O-Ton oder per Musik zu Gehör kommen, bilden natürlich nur die Speerspitze einer Hip-Hop-Bewegung, zu deren Umfeld einige hundert Rapper, DJs, Human Beatboxer, Soundtüftler und Sample-Fanatiker gehören. Alles Leute im Teenageralter, die unbekümmert und mit unkonventioneller Sicht an die Musik herangehen. Die meisten werden, weil zu dilettantisch oder zu fantasielos, aus dem Untergrund wohl nie herauskommen, in dem die ganze Szene momentan noch steckt. Beschränken wir uns also auf die Hoffnungsvollsten, die bereits Eigenständiges und Zukunftsweisendes vorzuzeigen haben. Dazu gehören an vorderster Front die Fantastischen Vier aus Stuttgart. Die erste deutsche Hip-Hop-Formation, in die ein Plattenmulti ihr Vertrauen setzte und ihr einen Plattenvertrag gab. Die Fantastischen Vier rappen ausschließlich in Deutsch und sie beweisen nicht nur durch geschmackvolle Musikauswahl, sondern auch durch fantasievolle Bühnenpräsentation, dass sie zu Recht Deutschlands erste Hip-Hop-Band mit eigener LP sind. Betrachtet man sich die Texte der Fantastischen Vier, dann gehören sie eindeutig in die Kategorie der sogenannten Fun-Rapper. Jetzt geht's ab, so auch einer ihrer Songs. Dem Zuhörer wird in erster Linie gute Laune bereitet. Bewusstmachen von Problemen ist nicht ihr Ding und auch in einem Stück, das Großstadt heißt und jede Menge Ansatzpunkte zur kritischen Auseinandersetzung böte, wird Yuppie-Mentalität verbreitet. Wenn es zum Beispiel heißt, jeden Tag zur Arbeit laufen, um Geld zusammenzuraufen, denn mit einem Haufen Asche kannst du einen Haufen Sachen kaufen. Impulsiv, kreativ oder einfach nur konstruktiv. Arbeitnehmer, Unternehmer, jeder auf seine Weise, immer volle Pulle, denn sonst sitzt du in der Scheiße. Wie der Penner auf der Straße, der die Welt nicht mehr kapiert. Das ist, wo jeder was losmacht. Am besten der Laden, der die abgedrehten Leute hat. Ob abgedreht, durchgedreht oder einfach zugefegt. Hier ist der Platz, auf dem für jeden was geht. In der Stadt wird viel passieren, investieren und pressieren. Und Samstagnacht sind wir alle am Motieren. Aktuell oder hell oder schnell oder grell oder bi oder homo und heterosexuell. Es geht raus und rein und vorwärts und rückwärts. Sehr individuell oder höllisch auf Kommerz. Jeder dreht sein Ding, egal ob groß oder klein. Trotzdem sind so viele im Golf-GTI-Verein. Tausend Leute sausend, durch die City brausend. Über und unter und durcheinander hausend. Immer unterwegs mit dem Bus, mit der Bahn, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto fahren durch die Großstadt. Durch die Großstadt. Durch die Großstadt. Das ist, wo man Moos macht. Sofern man einen gut bezahlten Job hat. Jeden Tag zur Arbeit laufen, um Geld zusammen zu raufen. Denn mit einem Haufen Asche kannst du einen Haufen Sachen kaufen. Impulsiv, kreativ oder einfach konstruktiv. Mit ein bisschen Dusel geht's aus dem Konto tief. Arbeitnehmer, Unternehmer, jeder auf seine Weise. Immer volle Bude, denn sonst sitzt du in der Scheiße. Wie der Penner auf der Straße, der die Welt nicht mehr kapiert. Und wenn das bei den Mädels mit dem Job nicht funktioniert, dann werden die Haare hochtopiert und die Nägel rot lackiert. Alles gut ausstaffiert und der Rest prostituiert. Traurig oder heiter, es geht immer wieder weiter. Immer hoch und runter auf der Erfolgsleiter. In Umwelt und Verkehr, Kultur und Politik. Ich bin SMU die O und mache Hip-Hop-Musik in der Großstadt. Großstadt, Großstadt, Großstadt. Alles Großstadt, klein oder fein, verstehst du, wie ich's mein? Keine kleinen Dinge, pass auf, wie ich das bringe, denn ich mach Sprechgesang und ich mach's, weil ich nicht singe. Große Häuser, große Straßen, denen große Autos warten und in den großen Handschuhfächern große Straßengarten. Große Autos nicht allein, hier trügt vielleicht der Schein, denn immer noch so großer Anfang im Gott-GTI-Verein. Eng! Die Großstadt macht auch Krach, hektisch und elektrisch jeden Tag und tausendfach mit großen Leuten, großen Namen, die große Worte sprechen auf Großveranstaltungen oder großen Werbeflächen. Große Firmen und Konzerne machen wichtige Verträge mit anderen Größen gerne und ganz große Geldbeträge. Die fantastischen Vier sind mittendrin und voll dabei beim Konsum und Verbrauch von dem ganzen Allerlei in der Großstadt. Wenn man sich bei den jungen Leuten umhört, die hierzulande Hip-Hop machen, erfährt man unter anderem auch, dass der Großteil aus der sogenannten oberen Mittelklasse stammt. Etwas mehr kritische Auseinandersetzung in den Texten allerdings würde man sich schon wünschen. Und da wird man dann bei der Fresh Family fündig, die so etwas wie der Prototyp einer Hip-Hop-Gruppe in Deutschland sind, weil bei ihnen alles zusammenkommt, was den Geist des Hip-Hop ausmacht. 11 Leute bilden im wahrsten Sinne des Wortes eine Familie, die sich vor knapp 3 Jahren im Jugendzentrum von Ratingen-West zusammenfanden, eins jener berühmt-berüchtigten Hochhaussilos mit hoher Kriminalitätsrate und Ausländerhass, wie es sie mittlerweile überall in Westeuropa gibt. Sie sind auch eine Familie in multikultureller Hinsicht. Sie stammen außer aus diesem unserem Lande aus Marokko, Spanien, der Türkei und Jugoslawien, sind aber hier geboren und aufgewachsen. Kein Wunder, dass die Ausländerfeindlichkeit, wie auch schon in unserer Einleitungsmusik zu hören, das bevorzugte Thema in ihren Rap-Texten sind. Zum Interview traten der DJ Slick 8 sowie einer der Rapper Spike D an und bewiesen auch mit ihrem Jargon, dass Hip-Hop in Deutschland in erster Linie eine Sache der Heranwachsenden ist. Ja, die Rassendiskriminierung hier in Deutschland hat natürlich zugenommen in den letzten 2 Jahren und wir versuchen halt dagegen anzukämpfen und mit unseren Texten versuchen wir die Leute halt irgendwie zu, wie soll ich sagen, verändern sozusagen. Gibt's auch noch andere Themen, über die ihr rappt? Kindheitserinnerungen, Frauen und Gewalt, halt, ja, was so gibt, Beton, Ratting West und alles. Aber also eigentlich mehr Ausländerfeindlichkeitstexte. Jetzt wollte ich auch nochmal was sagen, wir versuchen halt durch unsere Texte so, die Leute zu beeinflussen und halt so wieder auf den rechten Weg zu bringen, weil es ja ziemlich scheiße, was so in Düsseldorf und in Deutschland so abgeht. Ja, und da muss man halt was gegen machen. Und wir versuchen das durch unsere Musik, ne? Und natürlich zieht das alles, weil wir halt ziemlich multikulturell sind, ja? Und das zieht halt bei den Leuten, weil die sehen halt, dass wir mit den Sachen selber konfrontiert werden, dass wir halt sehr vielschichtig sind in unseren Nationalitäten. Und darum ist das halt so, dass die sehen, dass das nicht irgendwo aus der Luft gegriffen ist, sondern halt, dass es abgeht so. Glaubt ihr denn, dass ihr mit euren Texten auch beispielsweise Skinheads zur Besinnung bringen könnt? Hartnäckige Skinheads nicht, aber die nicht so ganz drin sind, also so Mitläufer, die vielleicht eventuell doch. Warum nicht? Niemand, der Musik macht, kommt ohne Einflüsse aus. Welche sind eure und habt ihr gar Vorbilder in der Rap-Szene der USA? Ich schätze mal, alle von uns hören Hip-Hop, das auf jeden Fall. Und bei mir ist überwiegend auch Soul und so Funk mehr so da drin, aber das beeinflusst nicht meinen Rap-Stil und ich weiß nicht, wie das beim DJ ist. Ja, also ich stehe mehr so auf, genau, auf diese funkigen Sachen so. Ja, und ich versuche halt nicht zu hart zu werden, weil irgendwie da gibt's andere für, die das besser können. Ich sag jetzt mal LSD oder so. Alles klar, check this out. Also ich hab kein Vorbild eigentlich, so viel ich weiß, ja. Und du da hinten, hast du viel ein Vorbild? Ich versuche halt so mich selbst zu geben, dass ich nicht irgendwie Leute imitieren muss oder so, keine Ahnung. Vorbilder wüsste ich jetzt auch nicht. Ne? Im Verhältnis zu anderen deutschen Hip-Hop-Gruppen ist die Fresh Family, was die Zahl der Mitwirkenden anbelangt, gut bestückt. Ein DJ, drei Rapper, ein Beatboxer, also jemand, der den Rhythmus mit Mund und Händen macht, sowie eine Sängerin und ein Gitarrist. Und bei Live-Auftritten noch verstärkt von Keyboard, Bass und Schlagzeug. Was macht mehr Spaß, das Tüfteln und Werkeln im Studio oder die Live-Performance? Also mir prinzipiell ist Live-Auftreten besser, das macht mehr Spaß, also Studio bist du ganz alleine, ich meine konzentrierte Arbeiten ist da, ist schon alles klar, aber wenn du draußen bist vor Publikum, das Publikum fährt voll drauf ab, dann bist du cool drauf und dann geht die Post ab. Also ich würde sagen, beide Sachen sind super wichtig, weil muss man halt beides machen und muss beides die gleiche Qualität haben, live und studiomäßig. Ihr macht jetzt seit gut 3 Jahren gemeinsam Hip-Hop. Könnt ihr euch vorstellen, das später mal als Profis zu machen? Also ich will das mal so sagen. Wenn jetzt sind wir ziemlich noch jung, so alle so. Und ich weiß nicht, das kann man nie alles so vorhersagen, wie das alles so abgeht. Und viele Leute, Lehre und Schule und alles Mögliche, die sollten das erstmal zu Ende machen und erstmal gut Geld verdienen so und dann kann man sehen, was man noch später draus macht. Wer weiß, es kann später mal Beruf werden oder will ich mal jetzt so sagen. Kann sich alles ändern, man weiß es nicht. Ach Quatschkopf, nein Scherz, doch war schon okay, aber ich würde eher sagen, man soll sich auf beides konzentrieren. Also Beruf und halt, das ist soll jetzt die Musik auch so eine Art Beruf für uns sein, aber falls es dann doch mal nicht klappt, dann sollte man sich schon an irgendeiner anderen Sache festhalten können. Gleich nach dem Interview zeigten die zwei von der Fresh Family Spontanität und Spielfreude, indem sie sich ans Werk machten und für die Hörer dieser Sendung einen kleinen musikalischen Gruß aufnahmen. Und als Rapper betätigte sich dabei Detlef Rick von LSD, der zufällig gerade vorbeigeschaut hatte. Intensiv, ganz klar. Mit DJ Silikon, der die große Kasse an den schwarzen roten Scheiben macht. Und jetzt nun, für euch ja Ricky, der DJ am Mikrofon LSD. Aus dem Radio komme ich ins Stereo, hier live ins Silly Studio. Wir sind hier, wir sind die Besten. Ich spreche in Reim, um dein Gehirn zu testen. Auf alle Funktionen, für euch muss es sich lohnen. Ich kriege sie alle, ich werde keinen verschonen. Ricky ist der Hascher des Kosmos, denn LSD ist reell und kein Luftschloss. Und hier ist die Fresh Family mit Willkommen in Deutschland, einem Stück, das wohl auch auf ihrer demnächst erscheinenden Platte sein wird. In diesen Tagen wird gerade ein Vertrag bei einer großen Plattenfirma unter Dach und Fach gebracht. Wir müssen sie doch irgendwo unterbringen, wenn sie noch mehr werden. Woher sollte ich wissen, dass die sich so schnell vermehren? So schnell vermehren. Und was machen wir, wenn sie noch mehr Junge bekommen? Himmel! So bringen wir die nur alle unter. Dafür ist gesorgt. Menschen gehören in Betten und in Häusern. Was ist es, was ich meine? Wenn du jetzt weinst, du, das tut mir aber leid. Ich kann dieses Das tut mir aber leid nicht mehr. Du denkst, sie wären anders, du willst sie nicht. Nur weil sie nicht so sind, wie du es bist. Mach die Augen auf, guck mal richtig hin. Menschen gegen Menschen, gibt das einen Sinn? Du willst doch auch frei sein, oder etwa nicht? Muss man Deutscher in Deutschland sein? Ist das eine Pflicht? Ihr wehrt euch gegen sie, doch sie stehen ganz allein. Sie leben in Containern, in Zelten und in Heim. Euer Leben ist anders, ihr lebt das nicht so. Ihr habt ne warme Wohnung, kein Container mit nem Plumpsko. Verdammt nochmal, das ist ein freies Land. Du bist wie jeder und jeder wie du. Sag mir mal, wo bleibt dein Verstand? Verfolgt werden sie, haben sie auch nicht ihre Ruhe. Deutsche Demokratie, der Hass hier in Deutschland nimmt übermäßig zu. Sie tun keinem was, trotzdem finden sie keine Ruhe. Ihr verachtet, verspottet, behandelt sie wie Dreck. Ihr meint, sie nehmen euch eure Arbeitsplätze weg. Doch die Wahrheit, die ist anders, euch drückt doch nur der Schein. Für 7 Mark die Stunde seid ihr euch noch viel zu fein. Hör auf, denn du weißt nicht, wie es ist. Verfolgt und verachtet zu sein, du bist nur der, der keinen Verstand besitzt. Sie endlich mal Menschen in Menschen. Hör auf mit dem Mist. Sinn, denn der Hass, der nimmt hier die Überhand. Asylanten werden verfolgt im ganzen Land. Doch scheißegal, es macht euch sogar Spaß. Ihr verbrennt ihre Heime und das am helllichten Tag. Bei aller eigenen Identität, die zumindest die führenden deutschen Hip-Hop-Gruppen inzwischen erreicht haben, ist doch augenfällig, wie sehr sie alle, was die Musik unter den Raps anbelangt, immer noch wie mit Scheuklappen nach den Originalen in den USA schielen. Michael Reinbot hat da ganz andere Visionen. Die musikalische Vielfalt oder Eigenständigkeit im deutschen Hip-Hop, da mangelt es ein bisschen. Da müsste es, da sind eigentlich die DJs der Hip-Hop-Gruppen gefragt, doch wirklich ein bisschen mehr auch aus deutscher Kulturgeschichte oder Musikgeschichte sonst wie zu klauen. Auch, warum nicht von bayerischen Blaskapellen oder von, was weiß ich, vom rheinischen Karneval-Soundtrack oder von einer, was weiß ich, wie heißen denn diese Kölschen, diese Kölner Gruppen? Ja, ich meine jetzt nicht Bob, sondern diese Blackfoes, sowas. Da gibt es doch bestimmt tolle Elemente, die man da auch klauen oder samplen kann und in irgendeinen Kontext stellen kann zu ihrer Hip-Hop-Musik. Das können aber auch Texte von Ernst Jandl sein, also so kulturhistorische Sprachfetzen von konkreter Poesie, die gesampelt werden können. Also ich kann mir da tierisch viel vorstellen. Es kann auch Hans Albers sein, was ja auch ein Stück deutsche Geschichte ist, die, wo solche Sachen sich im Hip-Hop integrieren und verarbeitet werden. Und dann dass sozusagen da in dem Kontext ein neues Statement entsteht zu alter deutscher Musik und neuem europäischen Hip-Hop, sagen wir mal so. Musikalisch ebenfalls stramm nach USA-Maßstab ausgerichtet ist auch die Kölner Gruppe Rude Poets, deren Beats und Breaks genauso aus einem Hip-Hop-Studio in den USA kommen könnten. Was sie jedoch von allen anderen hierzulande tätigen Hip-Hopern abhebt und sie bislang einzigartig macht, ist die Tatsache, dass sie in Mundart, und zwar in Kölsch rappen. Die anderen Leute reden halt im Slang, amerikanisch oder französisch, was immer es ist. Und wir kommen halt auf Kölsch, weil das ist unser Heimatspruch. Und da sind wir zu Hust, der Jungs zu Schul und alles Mögliche. Ne? Und ja, also das ist Slackness Party Text mäßig. Ja, so also Schwachsinn singen und einfach eine gute Party haben, Stimmung und gut drauf sein. Also der Sinn von dem Text ist eigentlich eher sekundär. Es geht darum, dass die Leute abgehen und sehen, dass man überhaupt sowas machen kann auf Kölsch. Bei unserem Streifzug durch die deutsche Hip-Hop-Lande fiel auf, dass diese ganze Szene noch in der Entwicklung begriffen ist, dass es einige vielversprechende Talente gibt und dass einige sogar zu großen Hoffnungen Anlass geben. Neben den vorgestellten Gruppen sind das N-Faktor aus Bielefeld, die vor allem produktionstechnisch schon einen hohen Standard aufzuweisen haben, und aus Wuppertal die Exponential Enjoyment, die jetzt angefangen haben, mit einigen Jazzmusikern in ihrer Stadt zusammenzuarbeiten. Wichtig scheint mir in diesem Zusammenhang nicht die Frage, ob die deutschen Hip-Hopper jemals den Durchbruch zum Erfolg schaffen werden, sondern vielmehr, ob ihre hoffnungsvollsten Vertreter sich frische Experimentierfreude und Engagement erhalten können. Denn das weiß man nicht nur in der Bronx, in South Central oder in Harlem, den Hip-Hop-Zentren der USA. Hip-Hop, der nicht ehrlich ist, nicht die Glaubwürdigkeit der Straße besitzt, ist kein Hip-Hop mehr. Und jetzt noch die Root Poets mit ihrem Kölsch-Rap. Alles klar? Ich bin das Müller am Reden. Und wann ich hier... Verzähl dir diese Jans, verdutsch ich sing, was ich Rap-Musik nennt und wann die Köln-Kinder kennt. Ich sag dir auch, warum er bisher nämlich gepennt. Das ist besser, wie der Dose in eurer Karnevalsbüt. Wie ein Amphi-Wichse Jack, der hat Bier verschütt. Nur ihr könntet ihn verstanden, ihr wolltet nicht Sinn, ihr Loden, so rupp zu mir, denn ich bin einer, der offen ist für allen und für jeden. Was ihr Jan, wie du wusstest, wo der Heckel da bist. Egal, ob du besoffen in der Ecke bist, ja, oder wie der Bannersbänder in der Jostel ist. Also im Nippes, oder Brunnenbrück. Ja, hey, mit der Posse, jeder Tier, der noch auf Glück. Ja, Mann, blieb jetzt cool, nur bitte nicht verrückt. Denn wir sind immer da, ja, wo ein Bierchen schmeckt. Ja, wir sind immer da, wo ein Bierchen schmeckt. Wir sind immer da, wo ein Bierchen schmeckt. Genau, wo sich jeder Jack die Schnüssner legt, denn das alles gehört nun einmal zu Köln. Mir vier kommen aus Kölle, Jos Kölle am Ring. Wo die Ketsche so gut sitzen und die Sonne schön schien. Genau da sind wir zu Hause, wo Kölsch hier ist. Und sind wir da doch ganz ehrlich, alles andere ist trist. Denn Bossen, Bus, hier im Schatten vom Dom. Der grüßt auf New York, auf Paris und auf Rom. Das ist alles, ja, du grüßt immer zurück. Wir haben den Dom mitten drin und du auf die Chelsea. Nicht schlecht, liebe Junge, das war schon. Na Junge, jetzt pass auf, jetzt könnte der Kölsch Rager machen. Na, da schnallst du ab. Okay, los, Jucke! Wir kommen auf Kölsch und ich sag, ich stapel K.O. durch. Ja, wir singen der Tänzer zu wie in einem Schirm, ihr Büsch oder auf der Domplatt. Wir sind nicht mal hart, aber der Jans schwer Brat und auch immer parat. Menschen, Jungen, Spanzer, Lob, denn hier bei uns ja jeder darf. Wir kommen auf Kölsch und der Jans bei Arsch ist brav. Denn das Hessen noch nicht gehüllt, der Jungen, das Hessen noch nicht gekannt. Egal, ob die hier fällt oder nicht, halt einfach der Rand. Also, Norris, wir dürfen der Kölsch, Jung. Ja, aber der Straße geht aus dem Fädel, denn ich komm mit dem Liedchen. Ja, bis die Ohren funkeln, ja, und die Biber hängen in der Ecke, schunkeln. Ja, ohne Verdammt und einfach mit der Zunge. Ja, komm nicht auf den Bühnen, also lass so schnell den Pump. Fang an zu tanzen und schüttel den Fritsche. Und dann kommst du mir, ja, und dann kannst du ein Flütsche. An dem Dinge, von dem ich singe. Denn eher Mike, bin ich scharf wie ein Klinge. Ja, Mann, lieb in School und red nicht verrückt. Denn wir sind immer da, ja, wo ein Bierchen schmeckt. Ja, wir sind immer da, wo ein Bierchen schmeckt. Wir sind immer da, wo ein Bierchen schmeckt. Genau, wo sich jeder Jack die Schnüssner legt, denn das alles gehört nun einmal zu Köln. Die Füße und Bab, Milovic und Jupp Schmitz. Keiner kann sagen, mir Kölscher Hand, keine Witz. Kölsch kann man gut singen und das war uns bewusst. Aber hinter der Kölscher Nacht, der wüsste, ja, ist nicht bestoßt. DJ 9, Doppel F, kratze über die Platt. Er ist für nix fies, ja, dem ist nix zu schad. Aber stammt dann auf der Bühne, sind die Lökos um Hüß. Ja, wir kriegen ne Schabon von der Match, ja, mach Stüß. Denn wir sind immer da, wo ein Bierchen schmeckt. Ja, wir sind immer da, wo ein Bierchen schmeckt. Genau, wo sich jeder Jack die Schnüssler legt. Denn wie ist die Stadt des rheinischen Humors? Ja, wie, das ist nicht lachen, weil wir suchen noch ein dreckiger Typ. Was auf, du Backfisch, schlag die Tammel, Flamme, dann siehst du doch, was ist. Du alle Baracke, danke, genau. Ich tritte der Boiler vom Hals, du. Ja, pass auf, noch bleiben, das reicht mir langsam. Der letzte Satz gehört aus mir, Schnüss. Wir sehen uns mal, das Jodon, tschüss. Tschüss.